Der Besuch des Leibarztes von Per Olof Enquist. Gelesen von Gerd Heidenreich. Ein Podcast von Bayern 2. Hierzu kommt die Geschichte mit der Stiefel-Katrin. Sie nahm am 4. Mai 1767, spät am Abend, ihren Anfang. Ihr Name war Anna Katharine Beuthagen. Ihr Stiefvater war Stiefelmacher, daher ihr Spitzname. Sie war einige Zeit Schauspielerin gewesen, aber von dieser Tätigkeit abgeglitten auf die Bahn des Lasters. Sie war Prostituierte. Sie war übermittelgroß, kräftig, mit sehr weiblichen Formen. Sie war, als Christian der Siebte ihre Bekanntschaft machte, 24 Jahre alt und die berüchtigtste Person in Kopenhagen. Auf Bildern sieht man ein schönes Gesicht mit einer Andeutung von Negroidenzügen. Ihre Mutter soll kreolisches Blut gehabt haben. Sie war willensstark und dafür bekannt, im Fall einer Kränkung mit überraschender Kraft auch Männer niederzuschlagen und zu misshandeln, die anzugreifen keine andere Frau den Mut gehabt hätte. Die Krise zwischen den königlichen Eheleuten war jetzt allgemeines Gesprächsthema bei Hofe. Der König schien auf eine unnatürliche Weise die Einsamkeit zu suchen. Er versank immer tiefer in Melancholie, saß allein auf einem Stuhl, starrte murmelnd an die Wand. Er bekam unbegreifliche Wutanfälle, erließ launenhafte Befehle, wurde von Misstrauen auch gegenüber seinen Nächsten ergriffen. Immer mehr schien er von den Gesprächen mit seinem Hund in Anspruch genommen. Diesem gegenüber murmelte er ständig etwas von Schuld und Strafe. Niemand hätte jedoch die Strafe ahnen können, die er sich für seine Schuld auferlegte. Es musste derjenige sein, den er am meisten liebte. Reverdil. Als die Kälte zwischen den beiden jungen Eheleuten nach der Vertreibung der Frau von Plessen unerträglich geworden war, war Christian eines Tages bei einer Theatervorstellung zu seinem früheren Schweizer Lehrer Reverdil getreten, hatte ihn umarmt und ihm mit Tränen in den Augen versichert, dass er ihn liebe und hochachte, dass Reverdil seinem Herzen am allernächsten stehe, und ihm einen Brief überreicht, den er ihn bat, später am Abend zu lesen. In dem Brief stand, dass Reverdil nicht länger in der Gunst des Königs stehe, dass er unmittelbar den Hof und den königlichen Dienst verlassen müsse und sich nicht in Dänemark niederlassen dürfe. Es war unbegreiflich. Reverdil war sogleich in die Schweiz zurückgekehrt. Am darauf folgenden Tag hatte Christian Caroline Mathilde in ihrem Zimmer aufgesucht und erzählt. Er hatte sich auf einen Stuhl neben der Tür gesetzt, die Hände zwischen die Knie gehalten, um seine Zuckungen und Spasmen nicht zu zeigen, und ihr mitgeteilt, dass er Reverdil verstoßen habe. Dann hatte er geschwiegen und gewartet. Die Königin hatte nicht verstanden. Sie hatte nur nach dem Grund gefragt. Warum hatte er Reverdil das angetan? Er hatte geantwortet, das sei die Strafe. Die Strafe wofür, hatte sie gefragt. Er hatte nur wiederholt, dass dies die Strafe sei und dass die Strafe notwendig sei. Sie hatte ihn angestarrt und gesagt, er sei verrückt. So hatten sie ziemlich lange da gesessen, schweigend, jeder auf seinem Stuhl im Gemach der Königin, und einander angestarrt. Nach einer sehr langen Weile war Christian jedoch aufgestanden und gegangen. Es war vollkommen unbegreiflich gewesen. Nichts hatte sich im Verhältnis zwischen ihnen verändert. Was das Wort »die Strafe« bedeutete, begriff sie nie. Doch die Strafe veränderte nichts. Sie hieß Anna Katharine Beuthagen, wurde Stiefel-Katrin genannt und war Prostituierte. Die Unausgeglichenheit und Melancholie des Königs waren ein Faktum. Ennevold Brandt und ein Höfling namens Holk, der für sein Interesse am Theater und an italienischen Schauspielerinnen bekannt war, waren da auf den Gedanken gekommen, die Stiefel-Kathrin könnte eine Lösung für die Melancholie des Königs sein. Sie beschlossen, sie ganz überraschend einzuführen, ohne ihre Person dem König gegenüber vorher zu erwähnen. Eines Abends hatte Brandt die Stiefel-Kathrin zur Suite des Königs geführt. Sie trug Männerkleider, ihr langes Haar war hennarot, und das Erste, was der König bemerkte, war, dass sie einen Kopf größer war als die beiden Höflinge. Er hatte sie sehr schön gefunden, war aber in erschrecktes Gemurmel verfallen. Er wusste sogleich, was geschehen würde. Seine Begriffe von dem Wort Unschuld waren sehr unklar. Er scheint es teils mit Reinheit, teils mit Unverwundbarkeit verwechselt zu haben. Er meinte, abgesehen von der Erfahrung, die er sich beim Decken der Königin erworben hatte, zu diesem Zeitpunkt noch ganz unschuld zu sein. Bei Hof hatte man viel darüber geredet, über die Unerfahrenheit des Knaben. Es hatte sich herumgesprochen. Bei den Maskeraden hatten häufig die Damen, die vielen Geliebten und die jeweils eingeladenen Kokotten mit dem König gesprochen und ihn ohne Zögern verstehen lassen, dass sie ihm zur Verfügung standen. Der allgemeine Eindruck war, dass er freundlich, scheu, aber auch erschreckt reagiert hatte, angesichts des Gedankens, in der Praxis durchzuführen, was sie vorschlugen. Es wurde viel darüber geredet, dass er durch sein Laster seine Kraft gemindert habe, und viele trauerten darüber. Jetzt brachte man die Stiefel-Kathrin zu ihm. Jetzt wurde es ernst. Brandt hatte Wein in Bechern mitgebracht und versuchte, die Stimmung, die sehr angespannt war, durch Scherze aufzulockern. Niemand wusste, wie der König angesichts der Vorschläge, die jetzt gemacht werden sollten, reagieren würde. Kathrin war ins Bett getreten, hatte dieses ruhig geprüft und freundlich zum König gesagt: »Kommen Sie jetzt, Majestät.« Sie war dann langsam auf Christian zugegangen und hatte angefangen, sich auszuziehen. Sie hatte mit ihrer Jacke begonnen und sie auf den Fußboden fallen lassen, dann ein Stück nach dem anderen abgelegt, um schließlich vollkommen nackt vor der Majestät zu stehen. Sie war überall rothaarig, hatte schwellende Hinterbacken, ihre Brüste waren groß. Sie hatte die Entkleidung langsam vollzogen, sachlich, und stand jetzt wartend vor Christian, der sie nur angestarrt hatte. »Christian«, hatte sie mit freundlicher Stimme gesagt, »willst du nicht?« Die unerwartete Intimität ihrer Anrede, sie hatte ihn mit »du« angesprochen, hatte alle schockiert. Doch keiner sagte etwas. Christian hatte sich nur umgedreht, war zuerst zur Tür gegangen, hatte sich aber vielleicht erinnert, dass Wachen davor standen, und war dann umgekehrt und ans Fenster getreten, dessen Vorhang zugezogen war. Seine Wanderung durchs Zimmer war ganz planlos. Seine Hände waren wieder in die pickenden, rastlosen Bewegungen verfallen, die so charakteristisch für ihn waren. Er trommelte mit den Fingern auf seinen Bauch, sagte aber nichts. Es hatte ein langes Schweigen gegeben. Christian hatte unverwandt die Draperie des Fensters angestarrt. Da hatte Holk zu Brandt gesagt: »Zeig es ihm.« Brandt, den Unsicherheit befallen hatte, begann mit gekünstelter Stimme einen vorbereiteten Text vorzutragen, der aber jetzt in Kathrins Gegenwart fehl am Platz zu sein schien. »Majestät, wenn die Königin möglicherweise aufgrund ihres geringen Alters zaudert vor dem heiligen Sakrament, zu dem das königliche Glied einlädt, sollte man sich mehrere historische Episoden in Erinnerung rufen? Schon der große Paracelsus schreibt in sein...« »Will er nicht?« hatte Kathrin sachlich gefragt. Brandt war da zu Kathrin getreten, hatte sie umarmt und mit fast grellem Lachen angefangen, sie zu streicheln. »Was zum Teufel tust du da?« hatte sie gefragt. Sie hatte die ganze Zeit zu Christian am Fenster hinübergesehen. Christian hatte sich umgewandt und Kathrin mit einem Gesichtsausdruck betrachtet, den keiner von ihnen deuten konnte. »Ich will Majestät jetzt an diesem Objekt zeigen, wie die Königin, falls sie von Schrecken vor dem königlichen Glied ergriffen.« »Schrecken«, hatte Christian mechanisch wiederholt, als habe er nicht verstanden. »Streck den Hintern vor«, hatte Brand zu Katrin gesagt. »Ich zeige es ihm.« Aber Katrin hatte plötzlich und völlig unerklärlich einen Wutanfall bekommen, sich losgerissen und fast zischend zu Brand gesagt: »Siehst du nicht, dass er Angst hat? Lass ihn in Frieden.« »Halt die Schnauze«, hatte Brand gebrüllt. Er hatte, obwohl er einen Kopf kleiner war als sie, versucht, sie aufs Bett zu zwingen und angefangen, sich die Kleider auszuziehen. Aber Katrin hatte sich wie rasend umgedreht, mit aller Kraft ihr Knie gehoben und Brand so exakt und geschickt zwischen den Beinen getroffen, dass er brüllend zu Boden gesunken war. »Du zeigst gar nichts an irgendeinem verdammten Objekt«, hatte sie ihn angefaucht. Brand hatte sich auf dem Fußboden gekrümmt, mit Hass im Blick und nach einem Halt getastet, an dem er sich aufrichten konnte. Und da hörten sie alle, wie Christian anfing zu lachen, laut, als sei er glücklich. Nach nur einem kurzen Augenblick verwunderten Zögerns hatte Katrin in sein Lachen eingestimmt. Die beiden waren die einzigen, die lachten. »Hinaus«, hatte Christian zu den beiden Favoriten gesagt. »Verschwindet!« Sie hatten schweigend den Raum verlassen. Die Stiefel Katrin hatte gezögert, aber nach einer Weile begonnen, sich anzuziehen. Als sie ihren Oberkörper wieder bedeckt hatte, aber unten, wo ihre rote Behaarung das auffälligste war, noch immer nackt war, hatte sie plötzlich innegehalten und Christian nur angesehen. Und schließlich hatte sie in einem Ton, der plötzlich sehr scheu zu sein schien und gar nicht der Stimme glich, die gerade zu Brand gesprochen hatte, zum König gesagt: »Scheiße, verdammt«, hatte sie gesagt, »du sollst keine Angst vor mir haben.« Und Christian hatte mit einem Ausdruck von Verblüffung in der Stimme gesagt: »Du hast ihn zu Boden geschlagen.« »Ja, schon.« »Gereinigt. Den Tempel gereinigt.« Sie hatte ihn fragend angesehen, war dann auf ihn zugegangen, hatte ganz dicht vor ihm gestanden und mit der Hand an seine Wange gerührt. »Den Tempel?«, hatte sie gefragt. Er hatte nicht geantwortet, nichts erklärt. Er hatte sie nur angesehen, noch am ganzen Körper zitternd. Da hatte sie ganz leise zu ihm gesagt: »Diesen Dreck brauchst du dir nicht bieten zu lassen, Majestät.« Es hatte ihn nicht empört, dass sie sowohl »du« als auch »Majestät« gesagt hatte. Er hatte sie nur angestarrt, aber ruhiger jetzt. Das Zittern seiner Hände ließ langsam nach, und er schien nicht mehr von Schrecken erfüllt. »Du sollst keine Angst vor mir haben«, hatte sie gesagt. »Du sollst vor diesen Schweinen Angst haben. Das sind Schweine. Gut, dass du den verdammten Schweinen gesagt hast, sie sollen verschwinden. Stark!« »Stark?« Und dann nahm sie ihn bei der Hand und führte ihn vorsichtig zum Bett, wo sich beide setzten. »Du bist so zart«, hatte sie gesagt, »wie eine kleine Blume.« Er hatte sie angestarrt wie in einer unsäglichen Verblüffung. »Eine Blume?« Er hatte zu schluchzen begonnen, vorsichtig, als schäme er sich. Aber sie hatte, ohne sich darum zu kümmern, langsam angefangen, ihn auszuziehen. Er hatte nicht versucht, sie daran zu hindern. Sie zog ihm ein Kleidungsstück nach dem anderen aus. Er hinderte sie nicht. Seine Gestalt wirkte so klein, zerbrechlich und dünn neben ihrem Körper. Aber er ließ es geschehen. Sie hatten sich auf das Bett gelegt. Sie hatte lange, lange seinen Körper umarmt, ihn ganz still gestreichelt, und schließlich hatte er aufgehört zu schluchzen. Sie hatte sie beide mit einer Decke aus Daunen bedeckt. Er war eingeschlafen. Gegen Morgen hatten sie sich geliebt, sehr still. Und als sie ging, hatte er geschlafen, wie ein glückliches Kind. 2 Tage später suchte er Katrin und fand sie. Er kleidete sich in einen grauen Mantel und glaubte, so werde er nicht erkannt. Dass zwei Soldaten ihm ständig im Abstand folgten, auch jetzt, ignorierte er. Er fand sie in Christianshafen. Er war am Nachmittag nach der ersten Nacht mit Katrin erwacht und hatte lange still in seinem Bett gelegen. Er konnte das, was geschehen war, nicht einordnen. Es schien ihm unmöglich, es zu lernen. Dieser Text war neu für ihn. Vielleicht war es kein Text. Er glaubte, in einem warmen Wasser zu schwimmen, wie eine Leibesfrucht im Fruchtwasser, und wusste, das Gefühl, das noch in ihm war, kam von ihr. Als er die Königin gedeckt hatte, war der Schrecken so groß gewesen, dass ein Gefühl der Unreinheit zurückgeblieben war. Jetzt war er nicht mehr unschuld. Doch zu seiner Verwunderung war das nichts, was ihn mit Stolz erfüllte. Nein, Stolz war es nicht. Er wusste ja, Unschuld, die kann jeder verlieren. Aber wer kann seine Unschuld zurückgewinnen? Er hatte in dieser Nacht seine Unschuld zurückgewonnen. Jetzt war er eine Leibesfrucht. Wer konnte deshalb aufs Neue geboren werden? Vielleicht als Vogel? Vielleicht als Pferd? Vielleicht als Mensch und dann als Bauer, der über einen Acker wanderte? Er konnte zur Freiheit von Schuld geboren werden. Er konnte aus diesem Fruchtwasser wieder auferstehen. Das war der Anfang. Bei Katrin hatte er seine, bei der Königin verlorene Unschuld wiedergewonnen. Die Augenblicke, in denen er sich vorstellte, der Hof sei die Welt und es gebe nichts außerhalb, diese Augenblicke hatten ihn mit Angst erfüllt. Dann kamen die Träume von dem Sergeanten Mörl. Bevor er den Hund bekommen hatte, war jeder regelmäßige Schlaf unmöglich gewesen. Doch als ihm der Hund gegeben wurde, war es besser geworden. Der Hund schlief in seinem Bett. Und vor dem Hund konnte er seinen Text aufsagen. Der Hund schlief, er sagte den Text auf, bis der Schrecken verschwunden war. Außerhalb der Welt des Hofs war es schlimmer. Er hatte immer Angst vor Dänemark gehabt. Dänemark war das, was außerhalb des Textes war. Außerhalb gab es keinen Text aufzusagen. Und das, was außerhalb war, hing nicht mit dem zusammen, was innerhalb war. Außerhalb war es so unfassbar schmutzig und unklar. Alle schienen zu arbeiten, beschäftigt zu sein, kein Zeremoniell zu beachten. Er fühlte eine starke Bewunderung für das, was außerhalb war, und träumte davon, dorthin zu ziehen. Herr Voltaire hatte in seinen Briefen und Schriften erzählt, wie es im Außerhalb sein solle. Außerhalb gab es auch etwas, das Güte genannt werden konnte. Im Außerhalb gab es die größte Güte und das größte Böse, wie bei der Hinrichtung des Sergeanten Mörl. Doch wie es auch sein mochte, lernen konnte man es nicht. Es war der Mangel an Zeremoniell, der ihn lockte und zugleich erschreckte. Katrin war die ausschließliche Güte gewesen. Sie war ausschließlich, weil es nichts anderes gab und weil sie ihn einschloss und alles andere ausschloss. Deshalb suchte er sie auf und deshalb fand er sie. Sie hatte ihm, als er kam, Milch und süße Semmeln vorgesetzt. Es war unerklärlich. Er hatte die Milch getrunken und eine Semmel gegessen. Es war wie ein Abendmahl, hatte er gedacht. Nein, der Hof war nicht die ganze Welt, aber er glaubte, das Paradies gefunden zu haben. Es lag in einem kleinen Zimmer hinter dem Bordell, in der Studiestraße 12. Dort hatte er sie gefunden. Es gab keine Tapeten wie am Hof. Es gab jedoch ein Bett. Und während einiger Augenblicke, die ein bisschen wehtaten, durchfuhr es ihn, was in dem Bett geschehen war und wer es benutzt hatte. Es war vorbeigeflimmert, wie die Zeichnungen, die Holk ihm einmal gezeigt hatte und die er geliehen und danach benutzt hatte, wenn er das Laster ausübte. Das Laster, wenn er selbst sein Glied berührte, während er das Bild betrachtete. Warum hatte denn Gott der Allmächtige ihm dieses Laster gegeben? War es ein Zeichen dafür, dass er zu den Sieben gehörte? Und wie konnte ein von Gott auserkorener ein Laster haben, das schlimmer war als die Buhlerei am Hof? Die Bilder waren vorübergeflimmert, als er ihr Bett sah. Aber er hatte sich unverwundbar gemacht. Und da waren sie verschwunden. Er übte das Laster ja nur aus, wenn er unruhig wurde und an die Schuld dachte. Von dem Laster wurde er ruhig. Er hatte das Laster als Gott des Allmächtigen Art und Weise, ihm Ruhe zu geben, gesehen. Jetzt waren die Bilder vorübergeflimmert und er hatte sie fortgestoßen. Katharine war kein Teil dieser Bilder, die Laster waren und Schuld. Er hatte ihr Bett gesehen, die Bilder waren gekommen, da hatte er sich hart gemacht. Die Bilder waren verschwunden. Katharine hatte ihm das Zeichen gegeben. Die Milch und die Semmeln waren ein Zeichen. Als sie ihn ansah, war er wieder zurück in dem lauwarmen Fruchtwasser. Und keine Bilder. Sie hatte nicht gefragt. Sie hatten sich ausgezogen. Kein Text, den man vergaß. Sie hatten sich geliebt. Er hatte sich auf ihr festgeklammert wie ein schmaler weißer Blumenstängel über ihrem dunklen Körper. Er erinnerte sich ja an das Unbegreifliche, das sie zu ihm gesagt hatte, dass er wie eine Blume sei. Nur Katharine konnte so etwas sagen, ohne dass er anfing zu lachen. Ihr war alles rein. Sie hatte in ihm und in sich die Händler der Unreinheit ausgetrieben. Also war sie ein Tempel. Hinterher, als er verschwitzt und leer über ihr lag, hatte er geflüstert und gefragt, »War ich stark?« hatte er gefragt. »Katharine, du musst sagen, ob ich stark war.« »Stark, Idiot«, hatte sie zuerst geantwortet, aber auf die Art und Weise, die ihn glücklich machte. Da hatte er wieder gefragt. »Ja, Liebster«, hatte sie gesagt, »sei still jetzt. Du musst lernen, du sollst nicht fragen, nicht reden.« »Fragt ihr denn so im Schloss?« »Still. Schlaf jetzt.« »Weißt du, wer ich bin?« hatte er gefragt. Aber sie hatte nur gelacht. »Ich bin ein Bauernknabe, der vor 18 Jahren in Hirtshals von armen Eltern geboren wurde. Und ich bin ein anderer. Ein anderer, als du glaubst.« »Ja. Ja«, hatte sie geflüstert. »Ähnle ich nicht einem Bauernknaben?« »Du kennst doch so viele.« Lange Zeit war es ganz still gewesen. »Ja«, hatte sie schließlich gesagt, »du ähnelst einem kleinen Bauernknaben, den ich einmal kannte.« »Bevor?« »Bevor ich hierher kam.« »Bevor?« »Bevor ich hierher kam.« »Katharine, bevor?« Der Schweiß war getrocknet, aber er lag noch über ihr. Und dann hörte er sie flüstern, »Ich hätte ihn nie verlassen sollen. Nie, nie.« Er hatte angefangen zu murmeln, zuerst unverständlich, dann aber immer deutlicher und immer wütender, nicht gegen sie, sondern wegen dieses Verlassens. Oder war es wegen des Weggegebenwerdens? Wie schwer es sei, verwechselt zu werden, dass er verwechselt worden sei. Dass er nachts nicht schlafen könne. Und von dem Laster. Und dass er sie eines Nachts in der Dunkelheit habe auf sich zukommen sehen, mit dem Sergeanten Merle an der Hand. Und dass dieser verlangt habe, die große Strafe solle von Christian eingefordert werden, der entlaufen war. »Weißt du«, hatte er gefragt, kurz bevor der Schlaf ihn überwältigte, »weißt du, ob es jemanden gibt, der im Universum herrscht und über dem strafenden Gott steht? Weißt du, ob es einen solchen Wohltäter gibt?« »Ja«, hatte sie gesagt. »Wer ist das?« hatte er gefragt, schon tief im Schlaf. »Das bin ich«, hatte sie gesagt. »Die meine Wohltäterin sein will und die Zeit hat?« »Ich habe Zeit«, hatte sie geflüstert. »Ich habe alle Zeit im ganzen Universum.« Und er hatte verstanden. Sie war die Herrscherin des Universums. Sie hatte Zeit. Sie war Zeit. Es war nach Mitternacht, als das Klopfen an der Tür zu hören war. Die königliche Bewachung war unruhig geworden. Er war von ihrem Körper gerollt. Das Klopfen ging weiter. Sie stand auf, warf sich einen Schal über. Dann hatte sie zu ihm gesagt, »Du wirst gesucht. Mach dich jetzt hart, Christian.« Sie kleideten sich beide schnell an. Er hielt vor der Tür inne, als habe der Schrecken ihn eingeholt und überwältigt. Da streichelte sie ihm die Wange und er öffnete vorsichtig die Tür. Die beiden in Livree gekleideten Diener betrachteten das ungleiche Paar mit unverhohlener Neugier, grüßten ehrerbietig den Monarchen, aber der eine von ihnen begann plötzlich zu lachen. Da tauchte Stiefel Katharins eine Hand fast unmerklich in eine Tasche, ein sehr schmales Messer war plötzlich in ihrer Hand zu sehen, und mit einer für sie alle unerwarteten Schnelligkeit strich sie weich, als sei es der Flügel eines Vogels, mit dem Messer über die Wange dessen, der es für wert befunden hatte, zu lachen. Der Livrierte taumelte zurück, setzte sich. Der Schnitt war hellrot und das Blut rann gleichmäßig und frisch. Er schrie auf vor Verblüffung und Wut und seine Hand fuhr zum Degengriff. König Christian der Siebte, denn in diesem Augenblick dachten sie alle vier genauso an ihn als an den von Gott auserkorenen absoluten Herrscher, hatte jedoch zu lachen begonnen. Und der Degen konnte damit nicht zur Anwendung kommen, nicht wenn der König auf diese Weise zu lachen beliebte. »Jetzt, Christian«, sagte die Stiefel Katrin ruhig, »jetzt malen wir die Stadt rot.« Hinterher wurde viel davon erzählt, was vorgefallen war. Der Wille des Königs war das Gesetz aller. Und Katrin war die Königin der Nacht gewesen. Sie begleitete ihn den ganzen Weg bis nach Hause. Er war gefallen, lehmbeschmutzt und sinnlos betrunken. Die eine Hand war blutig. Sie war noch schmuck gekleidet. Am Tor entdeckten die Wachen, dass es der König war, der da kam. Sie konnte ihn deshalb in sichere Hände übergeben und ihres Wegs gehen. Sie kümmerten sich nicht darum, wohin sie ging. Aber Christian schien vollkommen verzweifelt zu sein, als er merkte, dass sie fort war. Die Wachen meinten, ihn sagen zu hören, »Geliebte, Geliebte«, waren sich nachher aber nicht mehr sicher. Sie trugen ihn hinauf. Fast 7 Monate dauerte ihr Verhältnis. Er war sicher, dass es nie enden würde. Doch es sollte ein Ende nehmen. Der Wendepunkt kam bei einer Vorstellung des Hoftheaters von Cyrils Komödie »Der wunderbare Garten«. Der König hatte die Stiefel Katrin immer öfter mitgenommen zu den Hofmaskeraden. Sie hatte in seiner Loge gesessen. Sie hatten Pharao gespielt, ein Kartenspiel vor aller Augen. Und hinterher waren sie unter den Hofleuten umherpromeniert. Sie nahm dann ihre Maske ab. Der König hatte seinen Arm um Katrins Taille geschlungen, und sie hatten vertraulich gelacht und sich unterhalten. Der Hof stand unter Schock. Es war nicht die Existenz einer Kokotte unter ihnen. Es war der aufkeimende Verdacht, dass diese Frau, als königliche Mätresse akzeptiert, sich nicht mit dem Einfluss begnügen würde, den sie im Bett auf den König hatte, sondern größere und gefährlichere Ambitionen verfolgte. Sie hatte ihnen glatt ins Gesicht gelacht. Dieser Hass, der sie so erschreckte. Was für eine Rache brütete sie da aus? Was für Kränkungen verbarg sie schweigend und lächelnd? Was hatte sie erlebt, das diesen Hass motivierte? Er erschreckte alle. Was war es, das aus ihren Augen leuchtete, wenn sie zwischen ihnen einherging, umschlungen von dem kleinen königlichen Knaben? Was versprachen ihre Augen? Weil die Königin Witwe Juliane Marie, die Christians Stiefmutter war, aber gern wollte, dass ihr eigener Sohn Friedrich den Thron erbte, gesehen hatte, was diese Augen versprachen, bestellte sie Ove Höck-Guldberg zu sich, um, wie sie in einer Nachricht schrieb, Überlegungen in einer Angelegenheit anzustellen, in der äußerste Eile geboten sei. Sie hatte die Schlosskirche als Treffpunkt bestimmt. Die Wahl dieses Orts hatte Guldberg verwundert. Aber, wie er schreibt, vielleicht wünschte die Majestät die äußerste Geheimhaltung. Und diese war nur unter dem wachenden Auge Gottes zu erreichen. Als Guldberg eintraf, fand er die Kirche leer, bis auf eine einsame Gestalt in der allerersten Bankreihe. Er ging dorthin. Es war die Königin Witwe. Sie bat ihn, sich zu setzen. Es zeigte sich, dass die Stiefel-Katrin das Problem war. Die Königin Witwe hatte rasch mit einer erstaunlich rohen Konkretheit und in einer Sprache, die er kaum erwartet hatte, besonders nicht in dieser Kirche, das Problem dargelegt. Meine Informationen sind vollkommen sicher. Er ist fast jeden Abend bei ihr. Es hat sich schon in Kopenhagen herumgesprochen. Der König und das ganze Königshaus, ja, der Hof, sind zum Gespött der Leute geworden. Guldberg hatte ganz still dagesessen und das Kruzifix mit dem leidenden Erlöser betrachtet. Auch ich habe es gehört, Euer Gnaden, hatte er geantwortet. Leider scheinen Ihre Informanten korrekt informiert zu sein. Ich bitte Sie zu intervenieren. Die junge Gemahlin wird des königlichen Samens nicht teilhaftig. Er hatte seinen Ohren nicht getraut, aber das hatte sie gesagt. Und danach fuhr sie fort: Die Situation ist ernst. Er ergießt seinen königlichen Samen in den schmutzigen Schoß der Stiefelkatrinen. Nichts ungewöhnlich daran, aber er muss gezwungen werden, auch die Königin zu decken. Man sagt, es sei einmal geschehen, das reicht nicht. Die Thronfolge des Landes ist gefährdet. Die Thronfolge des Landes! An diesem Punkt hatte er sie angesehen und gesagt, aber ihr eigener Sohn könnte ja dann folgen. Sie hatte kein Wort gesagt. Sie wussten ja beide, wie unmöglich dies war. Oder wusste sie es nicht? Oder wollte sie es nicht wissen? Ihr einziger Sohn, der Erbprinz, der Halbbruder des Königs, war missgebildet. Sein Kopf kegelförmig und verdreht, und er wurde von wohlwollenden Personen als leicht lenkbar, von anderen als hoffnungslos debil angesehen. Der englische Gesandte hatte in einem Brief an Georg III. Sein Aussehen beschrieben. Sein Kopf war unförmig. Er sabberte unkontrolliert und stieß, wenn er sprach, häufig sonderbare kleine Grunzlaute aus und lachte beständig mit dem Gesichtsausdruck eines Schwachsinnigen. Das war grausam, aber wahr. Sie wussten es ja beide. Guldberg war 6 Jahre lang sein Informator gewesen. Er kannte auch ihre große Liebe zu diesem missgebildeten Sohn. Er hatte diese Liebe alles entschuldigen sehen, aber auch oft ihre Tränen beobachtet. Dass dieser missgestaltete arme Kerl, das Monster, wie er zuweilen am Hof genannt wurde, Dänemarks König werden könnte, das glaubte wohl nicht einmal diese liebende Mutter. Er konnte es nicht sicher wissen. Aber das andere, was sie gesagt hatte, alles, was sie sonst gesagt hatte, war in der Sache so sonderbar, dass er nicht antworten konnte. Die Empörung über den vergeudeten königlichen Samen wirkte sonderbar. Die Königin Witwe Juliane Marie hatte in der Ehe mit einem König gelebt, der seinen königlichen Samen in beinahe sämtliche Huren Kopenhagens geleert hatte. Sie war sich dessen bewusst. Sie hatte es ertragen. Dieser König war auch gezwungen worden, sie selbst zu decken, und sie hatte sich dazu gezwungen. Sie hatte auch dies ertragen. Und sie hatte einen Sohn geboren, der debil war. Ein armes, sabberndes Kind, das sie liebte. Sie hatte die Missbildung ihres Sohnes nicht nur ertragen, sie hatte ihn geliebt. Mein Sohn, erwiderte sie schließlich mit ihrer metallisch klaren Stimme, wäre sicher ein besserer Monarch als dieser verwirrte und liederliche. Mein geliebter Sohn wäre Plötzlich hatte sie nichts mehr gesagt. Sie war verstummt. Beide saßen lange still. Dann hatte sie sich gefasst und gesagt: »Guldberg, wenn Sie meine Stütze werden und eine Stütze für meinen Sohn, werde ich Sie reichlich belohnen. Reichlich. Ich sehe in Ihrer scharfen Intelligenz einen Schutzschild für das Reich. Sie sind wie mein Sohn, dem Äußeren nach von unbedeutender Gestalt. Aber Ihr Inneres.« Sie hatte nicht weitergesprochen. Guldberg hatte geschwiegen. »Sie sind 6 Jahre der Lehrer des Erbprinzen gewesen«, hatte sie schließlich geflüstert. »Gott hat ihm ein unansehnliches Äußeres gegeben. Viele verachten ihn deshalb. Ich bitte Sie jedoch, wäre es Ihnen möglich, dass Sie ihn ebenso sehr lieben, wie ich es tue?« Die Frage kam unerwartet und schien allzu gefühlsbetont. Nach einer Weile, als er nicht antwortete, hatte sie wiederholt, »dass Sie in Zukunft meinen Sohn ebenso sehr lieben, wie ich es tue. Dann wird nicht nur der allmächtige und gnadenreiche Vater Sie belohnen, sondern auch ich.« Und nach einem weiteren Moment des Schweigens hatte sie hinzugefügt, »wir drei werden dieses arme Reich retten.« Guldberg hatte geantwortet, »Euer Gnaden, solange ich lebe, soll dies geschehen.« Sie hatte seine Hand genommen und sie gedrückt. Er schreibt, dies sei ein großer Augenblick in seinem Leben gewesen, der es für immer verändern sollte. Von diesem Augenblick an schenkte ich dem unglücklichen Erbprinzen Friedrich eine so ungeteilte Liebe, dass nicht nur er, sondern auch seine Frau Mutter, die Königin Witwe, fortan bedingungsloses Vertrauen zu mir hatten. Sie hatte danach wieder von der Stiefel Katrin gesprochen, und am Ende hatte die Königin Witwe, beinahe zischend, aber doch mit ausreichend lauter Stimme, so dass ihr Echo lange in der Schlosskirche zu hören sein sollte, gesagt: »Sie muss weg! Festigkeit!« Am Abend des 5. Januar 1768, des Tags vor Drei Könige, wurde Katrin von 4 Polizisten aus ihrer Wohnung in Christianshafen geholt. Es war spät am Abend und kalter Regen. Sie kamen gegen 10 Uhr. Zerrten sie heraus und schleppten sie zu einem geschlossenen Wagen. Soldaten sorgten dafür, dass Neugierige ferngehalten wurden. Sie hatte zuerst geweint, dann rasend vor Wut nach den Polizisten gespuckt. Erst als sie im Wagen saß, war sie Guldbergs gewahr geworden, der die Festnahme persönlich überwachte. »Ich habe es gewusst«, hatte sie geschrien. »Du kleine, miese Ratte, ich habe es gewusst!« Guldberg war herangetreten und hatte ein Säckchen mit Goldmünzen auf den Boden des Wagens geworfen. »Du bekommst Hamburg zu sehen«, hatte er leise gesagt. »Und nicht alle Huren werden so gut bezahlt.« Dann wurde die Tür zugeschlagen. Die Pferde setzten sich in Bewegung, und die Stiefel Katrin hatte ihre Auslandsreise angetreten. An den ersten Tagen hatte Christian nicht begriffen, dass sie fort war. Dann begann er es zu ahnen. Da wurde er nervös. Er hatte zur Verblüffung des Hofs und ohne vorherige Einladung Graf Bernstorff aufgesucht und dort sein Abendessen eingenommen. Während des Essens hatte er ganz verwirrt von Kannibalen geredet. Man hatte dies als Ausdruck seiner Nervosität gedeutet. Der König stand ja in dem Ruf der Melancholie, der Nervosität sowie der Gewalttätigkeit. Und dies alles, ohne dass eine Erklärung gegeben wurde. In den darauffolgenden Nächten wanderte er ununterbrochen durch die Straßen von Kopenhagen. Und man begriff, dass er nach Katrin suchte. 2 Wochen später, als die allgemeine Sorge um das Wohl der Majestät groß geworden war, war dem König brieflich mitgeteilt worden, dass Katrin eine Auslandsreise angetreten habe, ohne ihr Ziel zu nennen. Sie habe aber gebeten, ihm Grüße auszurichten. 3 Tage lang hatte der König sich in die Abgeschiedenheit seiner Räume zurückgezogen. Dann war er eines Morgens verschwunden. Der Hund war auch fort. Man leitete sofort Nachforschungen ein. Schon nach wenigen Stunden kam die Mitteilung, der König sei wieder aufgefunden worden. Er war am Strand der Kögebucht wandernd gesehen worden. Und Soldaten bewachten ihn aus der Distanz. Die Königin-Witwe hatte Guldberg geschickt, um die Bedeutung des Briefs zu erklären und den König zu beschwören, ins Schloss zurückzukehren. Er saß am Strand. Es war ein pathetischer Anblick. Er hatte den Hund dicht bei sich und der Hund knurrte Guldberg an. Guldberg hatte zum König gesprochen wie ein Freund. Er hatte zu Christian gesagt, er müsse seine königliche Ruhe zurückgewinnen, dem Lande zuliebe. Es gebe keinen Grund zur Verzweiflung oder Niedergeschlagenheit. Der Hof und die Königin Witwe, ja alle seien der Meinung gewesen, dass der Katrin vom König erwiesene Wohlwollen sei zu einem besorgnisanlassgebenden Faktor geworden. Dieses Wohlwollen könnte möglicherweise des Königs ohne Zweifel zärtliche Gefühle für die junge Königin verblassen lassen und damit die Zukunft des Throns gefährden. Ja, vielleicht dächte sogar Fräulein Beuthaken genauso. Vielleicht war dies die Erklärung. Vielleicht verhielt es sich so, dass ihre unerwartete Reise sich auf den Wunsch gründete, dem Land zu dienen, dem dänischen Reich, dass sie geglaubt habe, dem Wunsch des ganzen dänischen Reichs nach einem Erben, der die Thronfolge sicherte, im Wege zu stehen. Er sei sich dessen beinahe sicher, hatte er gesagt. »Wo ist sie?« hatte Christian gefragt. »Vielleicht kehrt sie zurück«, hatte Guldberg geantwortet, »wenn die Thronfolge des Landes gesichert ist.« »Ja«, hatte er gesagt, »er sei beinahe sicher, dass ihre in Uneigennützigkeit begründete Sorge um Dänemark, ihre überraschende Flucht, dass diese Unruhe sich dann legen würde und dass sie dann zurückkehren würde und wieder an die tiefe Freundschaft mit dem König anknüpfen könnte.« »Wo ist sie?« hatte der König geschrien. »Wissen Sie, dass man über sie lacht? Einen so kleinen, unbedeutenden, einen so, wissen Sie, dass man sie die Guldechse nennt?« Dann war er verstummt, als sei er plötzlich vor Schrecken gelähmt und hatte Guldberg gefragt, »Muss ich jetzt bestraft werden?« In diesem Augenblick, schreibt Guldberg, sei er von einer großen Trauer und einem großen Mitleid ergriffen worden. Er hatte bei Christian gesessen und es stimmte ja, was der König gesagt hatte, dass er selbst dem Äußeren nach wie der König, unbedeutend war, gering geachtet. Dass der König scheinbar der Erste, in Wirklichkeit aber einer der Letzten war. Hätte er sich nicht der königlichen Forderung nach Ehrfurcht gebeugt, sich nicht den Regeln des Zeremoniells unterworfen, dann hätte er diesem Knaben gern erzählt, dass er selbst, auch er, einer der Letzten sei. Dass er die Unreinheit hasse. Dass das Unreine fortgeschnitten werden müsse, wie man Glieder fortschneidet, die dem Menschen zur Verfügung sind. Ja, dass eine Zeit des Schneidens kommen werde, da dieser liederliche Hof mit all seinen Parasiten von Gottes großem Werk fortgeschnitten werden würde. Da die Prasser, die Gottesleugner, die Trinker und die Hurenböcke am Hof Christians des Siebten ihre rechtmäßige Strafe erhalten würden. Die Sicherheit des Staates würde garantiert. Die Königsmacht gestärkt werden. Das Feuer der Reinigung würde durch dieses stinkende Reich gehen. Und die Letzten würden die Ersten sein. Und dass er dann, gemeinsam mit dem von Gott auserkorenen, sich des großen Reinigungswerks erfreuen würde, das sie beide ausgeführt hätten. Aber er hatte nur gesagt, »Ja, Majestät, ich bin ein kleiner und ganz und gar unansehnlicher Mensch, aber doch ein Mensch.« Der König hatte ihn daraufhin angesehen mit einem Ausdruck von Verwunderung. Dann hatte er aufs Neue gefragt, »Wo ist sie?« »Vielleicht Altona, Hamburg, Paris, London. Sie ist eine große und reiche Persönlichkeit. zerrissen von Sorge angesichts des Schicksals Eurer Majestät und der Pflichten gegen Dänemark. Aber sie kehrt vielleicht zurück, wenn sie die Nachricht erreicht, dass die Thronfolge des Landes gesichert ist, gerettet ist. Europa, hatte der König in Verzweiflung geflüstert. Europa. Paris, London. Der König hatte gefragt, muss ich sie in Europa suchen? Der Hund hatte gewinselt. Nebel lag über dem Wasser des Öresunds. Man sah die schwedische Küste nicht. Guldberg hatte die wartenden Soldaten zu sich gewinkt. Dänemarks König war aus der äußersten Not und Irrnis gerettet. Keine Veränderungen in der Gemütsverfassung des Königs. Aber bei einer überraschend einberufenen außerplanmäßigen Ratssitzung gab der König seinen Wunsch bekannt, eine große Europareise anzutreten. Er hatte auf dem Tisch im Ratssaal eine Karte von Europa ausgebreitet. Im Raum waren drei Staatsräte sowie Guldberg und ein gewisser Graf Rantzau zugegen. Der König hatte ungewöhnlich entschieden und konzentriert die Reiseroute beschrieben. Was er beschrieb, war ganz offensichtlich eine große Bildungsreise. Der Einzige, der sonderbar nachdenklich zu sein schien, war Guldberg. Aber er sagte nichts. Die übrigen waren sich darin einig, dass Europas Fürsten den jungen dänischen Monarchen mit Sicherheit wie einen Ebenbürtigen willkommen heißen würden. Der König hatte, als Zustimmung gewonnen war, den Finger über die Karte gezogen und gemurmelt: Altona, Hamburg, Paris, Europa. Nachdem der König den Raum verlassen hatte, waren Guldberg und Graf Rantzau zurückgeblieben. Rantzau hatte Guldberg gefragt, warum er so auffallend nachdenklich sei. Wir können die Reise des Königs ohne Sicherheitsmaßnahmen nicht zulassen, hatte Guldberg nach einer Weile des Zögerns gesagt. Das Risiko ist allzu groß. Seine Nervosität, seine plötzlichen Wutanfälle. Es würde unerwünschte Aufmerksamkeit erregen. Wir brauchen einen Leibarzt, hatte Graf Rantzau da vorgeschlagen, der ihn beaufsichtigen kann und beruhigen. Aber wer? Ich kenne einen sehr tüchtigen Arzt, hatte Rantzau gesagt. Gebildet, Praxis in Altona, Spezialist für Pockenimpfungen. Er ist Deutscher. Die Eltern sind fromme Pietisten, sein Vater Theologe. Er heißt Struensee. Sehr tüchtig, sehr tüchtig. Ein Freund, hatte Guldberg mit ausdruckslosem Gesicht gefragt. Einer Ihrer Protégés? Genau. Und von Ihren Aufklärungsideen beeinflusst? Ganz unpolitisch, hatte Rantzau erwidert. Ganz unpolitisch. Spezialist für Pockenimpfungen und die Gesundheit der Glieder hat seine Dissertation über Letzteres geschrieben. Kein Jude? Wie Reverdil? Nein. Ein schöner Kerl, vermute ich. Da war Rantzau plötzlich auf seiner Hut. Weil er unsicher war, welche Bedeutung er der Frage beimessen sollte, antwortete er nur ausweichend, jedoch mit einer Kälte, die anklingen ließ, dass er die Insinuation nicht duldete. Spezialist für Pockenimpfungen. Können Sie sich für ihn verbürgen? Ehrenwort. Ehrenworte pflegen Aufklärern leicht von den Lippen zu gehen. Ein eiskaltes Schweigen war eingetreten. Schließlich hatte Guldberg dieses gebrochen und mit einem seiner seltenen Lächeln gesagt: Ein Scherz, selbstverständlich. Sagten Sie Struensee? So fing alles an. Der Besuch des Leibarztes von Per Olof Enquist. Eine Lesung in 15 Folgen mit Gerd Heidenreich. Regie Horst Raspe. Redaktion Kirsten Böttcher und Nils Beindker. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Das Buch ist in der Übersetzung von Wolfgang Butt im Hansa Verlag erschienen.